Achtung! Sie verlassen den schwarz-weißen Sektor und begeben sich in eine Grauzone. Bei uns gibt es nichts Eindeutiges. Kein Schwarz, kein Weiß. Wir haben Sie gewarnt. Hallo? Hat da was geknackt in der Leitung? Ja, hallo, bei mir auch. Nanu? Ja, sonst bin ich hier immer alleine. Was ist denn jetzt los? Hört sich an wie der Marco. Genau, richtig. Ich bin's, Scala 25, Marco, die bessere Hälfte vom CCP. Ja, man kennt mich. Und du bist Lars, der Flachlandhiker, oder wen habe ich da jetzt? Richtig. Sowohl die bessere als auch die schlechtere Hälfte, weil ich ja alleine bisher podcaste vom Flachlandhiker-Podcast. Ja, nanu, jetzt sind wir zu zweit. Ja, das war fein, oder? Ja, absolut. Ich sag mal, eigentlich blieb uns ja auch nichts anderes übrig, als diesen, unsere Crossover-Folgen jetzt einfach fortzusetzen in einem eigenen Projekt, weil der Hörerschaft muss mir ja gerecht werden. Ne? Wir konnten uns ja vor Zuschriften kaum retten, denen das also gut gefallen hat. Alle Kanäle liefen heiß, ne? Ja, es war unglaublich. Also es war ja, Telegram sind die Server ausgefallen vor lauter Nachrichten, WhatsApp ist down gewesen, weiß nicht, mein Blog, also meine Kommentare haben geglüht. Die konnte ich gar nicht alle veröffentlichen. Das wäre einfach zu viel gewesen. Das ist jetzt so die Grauzone, wo du dich befindest, oder? Ja, allerdings. Ja, herzlich willkommen beim Grauzone-Podcast. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Wie gesagt, Lars und ich haben uns gedacht, wir machen jetzt einfach mal zusammen so ein Projekt, da uns das zusammen Spaß gemacht hat. Die Crossover-Folgen, da sind so ein bisschen Spaß bei der Sache. Und wir hatten ja jeder unsere eigenen Projekte da vor kurzem erst gestartet, die noch in den Kinderschuhen sind und ja, also ich persönlich mache das hier jetzt erstmal noch zusätzlich, aber ich weiß jetzt schon, dass mein eigener Podcast so ein bisschen noch weiter runterfahren wird, weil mir macht das einfach mehr Spaß, wenn da an der anderen Seite auch einer sitzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, so ist es. Ja, der Flachlandhiker-Podcast, den wird es auch erstmal, ich sag mal, weiterhin geben. Da waren ja auch schon, ich sag mal, keine Regelmäßigkeit vorhanden, dass ich jetzt gesagt habe, jede Woche, alle zwei Wochen wird was gemacht. Und ich denke mal, genau diese Unregelmäßigkeit, die werden wir auch gemeinsam beibehalten. Genau. Ja, das ist immer besser, finde ich. Da kann ja doch mal ein paar private Sachen oder so dazwischen kommen, dass man plötzlich keine Zeit hat oder so. Dann macht man sich selber einen Terminstress und so und dann kann man lieber so ein bisschen locker flockig, ne? Genau, sonst bleibt der Spaß nachher auf der Strecke und das soll es im Endeffekt für uns beide sein. Und genau. Für euch natürlich auch. Der Spaß steht im Vordergrund und alles, was dann nebenbei noch abfällt, dann umso besser. Aber zum heutigen Tag sollten wir vielleicht nochmal ein frohes neues Jahr wünschen, so alle, die uns jetzt hören, oder? Richtig, frohes neues Jahr. Marco, bist du gut reingerutscht? Ja, ich bin gut reingerutscht. Ganz ruhig und sinnig. Bisschen Raclette, bisschen Spiele. Ja, ein Papierchen, wie sich das so gehört. Ja, und du, hast das eskalieren lassen, oder? Ja, es ging richtig los. Also was das Tischfeuerwerk so hergegeben hat, ja, also bei uns auch ganz entspannt. Das war wirklich nur so in kleiner Familienrunde bei uns, auch mit Raclette, so das Übliche. Mhm. Da freuen wir uns dann immer schon auf den Jahreswechsel, weil Raclette irgendwie ist dann doch eigentlich das Highlight für uns an dem ganzen Tag. Und ja, was so Feuerwerk angeht, das hielte sich sehr stark in Grenzen. Wir haben nur so ein bisschen Kinderfeuerwerk geholt, also wirklich so, was man theoretisch das ganze Jahr über machen dürfte, damit die Kinder so ein bisschen was Buntes hatten. Und ja, weiß ich nicht, aus dem Alter der Böllerei bin ich irgendwie raus. Das bringt mir nichts und das ist nicht schön. Und der Große, der war eh außer Haus, hat mit seinen Kumpels irgendwie gefeiert, da Party hart, ne? Ja, und wir haben ja halt mit dem Kurzen, meinen Eltern zusammen, ganz ruhig und sinnig auch Raclette gegessen und ja, nach dem paar Spielchen gespielt und dann war das ja auch 12 und sind wir dann um 1:30 oder so nach Hause und dann, ja. Mhm. Ja, und wir hatten, ja, der Kurze hatte so ein bisschen auch so eine Party-Knaller-Sammlung da, so mit so einem Tischfeuer, Knallbonbons da und für draußen so ein paar Bienen und Hummeln oder wie die Dinge heißen da. So ein bisschen was fürs Auge. So, und Tanja und ich hatten nur unsere Brötchentüten zum Knallen und dann, ne. Also aus dem Alter bin ich auch raus. Damals, wo ich so 17, 18 war, da mache ich eigentlich noch denken, Rucksäcke voller Knaller und dann morgens angefangen durchs Dorf zu ziehen und aber aus dem Alter ist man Gott sei Dank raus, ne. Man wird ja weiser, ne. Ja gut, bei euch das Dorf ziehen ist ja wahrscheinlich in einer Viertelstunde auch von einem Ende zum anderen erledigt, hallo, oder? Hallo, hallo, hallo. Wir haben hier fast 5000 Einwohner. Das, ne, ist eine halbe Stadt. Ab 10.000, glaube ich, ist mal eine Stadt, oder? Eine halbe Stadt, ja. Halber Stadt. Ach nee, das war woanders. Ja, was sind deine guten Vorsätze denn so fürs neue Jahr? Ja, einen Qualitätspodcast machen. So, erster Vorsatz am ersten Tag des Jahres ist damit schon in Arbeit. Ja, siehst du ja. Qualitäts. Aber dein Flachland-Hiker, der war ja nachher auch schon ein Qualitätspodcast. Ne? Du hast ja das doch so ein bisschen in die Technik investiert und dich da reingespielt innerhalb kürzester Zeit. Das war ja schon richtig fein, was du da gemacht hast. Ja, na, so ein bisschen hörbare Ergebnisse muss man ja schon liefern. Und ich sag mal, sowohl von unterwegs als auch hier von zu Hause, das muss man dem Hörer schon zugestehen, dass er vernünftige Qualität auf die Ohren kriegt. Ja. Jo, was gibt's sonst noch Schönes? Tja, ich sag mal, mit was werden wir uns denn in diesem Podcast so beschäftigen? Ich sag mal, so ein richtiges Konzept haben wir nicht. Brauchen wir, denke ich, auch nicht. Das, wir brauchen jetzt keine Skript irgendwie, die uns jetzt irgendwelche Themen vorgeben. Kein Skript? Na, das geht ohne. Das ist hier die Grauzone. Das ist in vielerlei Hinsicht die Grauzone. Das ist humoristisch eine Grauzone. Man wird sehen, wer das Ganze lustig findet. Aber solange wir das lustig finden, reicht uns das ja eigentlich schon. So ein Freestyle-Podcast quasi. Naja. Ne? Jung, dynamisch, ne? Genau, so wie wir. Ja. Der Weg ist das Ziel, das gibt es noch so. Aber da wird das Phrasenschwein ja schon gut gefüttert, ja, am Anfang des Jahres. Ja, ja, welche Themen wird es nicht geben? Fußball zum Beispiel. Nee, das hätte ich mir schon gedacht. Wenn es nach mir geht. Das habe ich mir schon gedacht. Also das sind so Sachen, die ich dann, wenn, nochmal auf meinem eigenen Format so bringen werde. Wahrscheinlich, falls das irgendjemand interessiert. Eben, ja. Wahrscheinlich nicht, deshalb mach das mal da. Danke, Lars. Deswegen podcast ich so gern mit dir. Ja, immer gerne. Zum Baseball werde ich vielleicht das ein oder andere Mal was erzählen. Das interessiert die Hörerschaft vermutlich brennend. Wahrscheinlich jetzt, Baseball, ist das das, wo man diesen komischen eiförmigen Ball hin und her wirft? Ja, so ähnlich ist das. Kann ich nichts zu sagen. Habe ich, wie gesagt, noch nicht so richtig mit befasst mit Baseball. Also vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Nur ich denke, man muss ein bisschen Regelkunde können, um das Spiel zu verstehen. Und man muss sich da so ein bisschen reingucken. Ne? Absolut. Also das ist so ein bisschen körperlich anstrengender Schach, wenn man so will. Aber gut, ich denke mal, dazu wird es dann mal eine Unterwegsfolge von uns beiden geben. Das war ja schon mal angedroht. Ja. Entweder hier in Berlin gibt es ja einige Vereine, inzwischen auch Erste Liga, in Hamburg sowieso, dann kommen wir sicherlich demnächst mal dazu, in den nächsten Monaten mal uns ein Spielchen anzugucken. Das kriegen wir sicherlich irgendwie hin. Und da wir uns ja eh nicht mehr ohne Mikro aus dem Haus begeben, wird da sicherlich auch ein bisschen was für unsere Hörer mit dabei sein. Das sollte was werden, ja. Ja, die ein oder andere regionale Nachricht oder was uns so interessiert, ich denke mal, das wird auch so ein bisschen einfließen. Du hattest ja so ganz speziell irgendwie schon so ein Thema, was dich beschäftigt. Die letzten Tage beschäftigt mich so ein bisschen dieses, das ein oder andere hat es vielleicht gelesen, dieses Porno-UFO, wo so ein 35-jähriger Elektriker in seinem Porno-UFO gestorben ist. Also das beschäftigt mich schon so ein bisschen. Ich dachte jetzt, ich lese nicht richtig. Ich denke, was wollen die mir erzählen jetzt? Und hast du das gelesen? Ja. Ja, ich habe das mal überflogen. Ich meine, ist zwar eine Nachricht, die anscheinend so über den Springer Verlag breitgetreten wurde, von daher immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber ich meine, gut, da haben wir ja auch so ein bisschen, ich sag mal, dass das Porno-UFO an sich interessiert uns natürlich nicht, aber wir haben da so ein fachliches Interesse dran, weil der gute Herr, wie du sagtest, war ja Elektriker. Ja. Und da können wir ja wohl mitreden, ne? Ja, Elektriker, die können fast alles bauen, wie man feststellt, ne? Auf jeden Fall. Die sind einfach nicht nur jung und dynamisch, sondern auch universell einsetzbar. Ja. Die können also auch ein Porno-UFO bauen, ja. Der lebte ja noch irgendwie bei seinen Eltern im Haus da und hat ja dieses Porno-UFO da im Keller gebaut und die Tür mit einem Zahlenschloss gesichert und seine Eltern hatten sich dabei aber nichts gedacht, dass er da öfter allein im Keller ist irgendwie, also sehr merkwürdig. Naja, eigentlich müsste man sich schon dann was dabei denken, wenn ein 35-Jähriger bei seinen Eltern im Keller noch wohnt oder da zumindest länger mal unterwegs ist. Ja, irgendwie, der Chef hatte dann wohl angerufen bei den Eltern, ne, habe ich gelesen, weil der zwei Tage nicht zur Arbeit kam und ja, da war er dann also irgendwie an einer selbstgebauten Würgevorrichtung noch irgendwie angeschlossen, die hat ihr Werk getan. Ein Würgeroboter mit Flaschenzug. Mhm. Ja, es soll wohl eine Verbindung zwischen diesem UFO, seinen Genitalien und dem Hals gegeben haben. Also, also ich weiß nicht. Kann man machen, ist dann halt scheiße. Ne? Hat der, das ist scheiße, definitiv. Hat ja jeder irgendwo seinen Fetisch wahrscheinlich, aber manche Dinge wollen in meinen Kopf nicht rein. Also. Aber naja. Ja, eben, gegen Pornos gucken ist ja prinzipiell nichts einzuwenden, aber sich in ein selbstgebautes UFO zu setzen, also da, da hört es ja schon auf. Obwohl, so ein UFO bauen ist ja schon geil. Ob das jetzt ein Porn-UFO sein muss, sei dahingeschrieben, aber bauen wir ein UFO. Ich weiß gar nicht, wo, wie man anfängt. Stell dir vor, du sitzt jetzt in deinem Keller und sollst ein UFO bauen. In welcher Ecke, wo fängst du mit was an? Ja, gute Frage. Welche Knöpfe brauchst du da? Ja, das ist doch so ein paar alte Oszilloskope von eBay Kleinanzeigen oder sowas. Und damit das ein bisschen wild aussieht, viele Knöpfe, viele Drehregler. Ja, wahrscheinlich ein paar Monitore. Was hat er da? Irgendwie so einen aufgenommenen Raketenflug mit von der NASA sich runtergeladen, den er da eingespielt hat? Oder? Ja. Man weiß es nicht. Völlig verrückt. Ja, man weiß es nicht und man weiß auch nicht, ob man es wissen möchte so genau. Ja, nee. Aber naja, es gibt verrückte Sachen. Es gibt verrückte Sachen. Ist auch so eine Grauzone, ne? Definitiv. Ja, Lars, jetzt haben wir unsere Nullnummer hier eingesprochen, so ziemlich, ne? Die Leute wissen, wo die Reise hingehen soll. Genau, wir noch nicht. Wir noch nicht. Die Leute haben schon eine Vorstellung. Genau. Man wird sehen, was die nächsten Folgen so bringen. Ja, ansonsten hoffen wir, dass wir euch da natürlich ein bisschen was liefern können. Wir werden Spaß haben, ihr werdet Spaß haben. Und das ist es, worauf es ankommt. Genau, das ist die Hauptsache an dem Ganzen. Ne? Ja, denn sollen wir uns wieder unseren Familien widmen und die Grauzone verlassen? Oder in die nächste Grauzone wechseln? In die nächste, so. Gut, dass unsere Frauen keinen Podcast hören. Oder wenig. So ist es. Ne? Obwohl deine Frau war ja auch ganz heiß drauf nach unserer Crossover-Folge, ne? Ja, aber die hört da schon ab und zu mal rein. Also da bin ich jetzt auch ein bisschen vorsichtiger geworden. Sie hat uns ja auch so ein bisschen vorangetrieben, ne? Macht doch mal was zusammen und war doch gut und toll. Und so wie die anderen hunderte von Hörern, ne? Ja, an der Stelle sei auch noch mal kurz empfohlen, also unsere Crossover-Folgen, die hier eigentlich ganz gut auch mit reinpassen würden, hört ihr einfach mal an. Das muss natürlich nicht beim Marco Podcast sein, sondern einfach beim Flachlandlecker. Ja, hol du dir mal die Klicks. Du hast sie auch nötiger. Eben. Du greifst die ja bei Facebook immer schon. Genau. Dafür stehst du in der Presse vom Gründel. Ja, so ist das. Ja, so ist das Leben. Ja, wer hat, der kann. Ja. Ja. Ja. So. Verabschieden wir uns. Verabschieden wir uns. Nullnummer ist im Kasten. Richtig. Schönen Dank, dass ihr reingehört habt. Ja. Dann würde ich sagen, bis bald. Wir hören uns. Dies Jahr noch. Ne? So ist es. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.